Georgi Konrad, Ihre Romane und Ihre Essays, ich nenne nur Geisterfest, Sonnenfinsternis auf dem Berg und das Pendel, haben immer eine wichtige Rolle in den Diskussionen zur Literatur und zur Zeitgeschichte gespielt. Ihr neuestes Buch trägt den Titel Über Juden. Für die Eröffnung unseres Gesprächs über das Erinnern möchte ich gerne daraus eine Überlegung von Ihnen aufgreifen. Sie schreiben, dass die Entwicklung, die zum Holocaust geführt hat, in der Umgebung Ihrer ungarischen Kleinstadt im Frühjahr 1944 schon alltäglich und fast normal gewesen sei. Einen Tag vor der Verschleppung ins Ghetto und der anschließenden Deportation hatten sie das Dorf verlassen. Sie sagen, wer am Leben geblieben ist, dürfe sich nicht schuldlos fühlen. Dasein sei, nach einer Formulierung von Martin Heidegger, ursprünglich schuldig. Mögen Sie dies bitte erläutern? Ziemlich einfach. In diesem Dorf lebten so ungefähr 12.000, 13.000 Menschen und davon 1.000 waren Juden. Und von den 1.000 Juden 670 wurden getötet, 330 sind im Leben geblieben. Meistens Männer, die als Arbeitsdienstler unter der Armee arbeiteten, das heißt, sie waren nicht deportiert nach Auschwitz in irgendwelche Vernichtungslager. Und in diesem Fall, das Leben hing davon ab, was für ein Mensch der Kommandant war. Wenn der Kommandant wollte, dass sie sollen sterben, dann sie müssten sterben. Wenn der Kommandant war ein anständiger Mensch, dann sie haben überlebt diesen schwierigen Jahr. Und in ihrem Fall, er war ein Gutsbesitzer oder alter Vermieter und er war ein braver Mensch. Er konnte sie noch früher, er wollte nach Hause gehen und er wollte auch diese Menschen in ihre Zuhause bringen. So es ist ihnen gelungen, in ihrem leeren Haus zurückfinden, ihren früheren Leben, aber ihre Frauen, ihre Kinder, ihre Eltern wurden inzwischen deportiert. Auf dem 6. Juni 1944. Wir konnten, wir, das heißt, meine Schwester, zwei Cousins und ich, an dem vorigen Tag diesen Kleinstadt verlassen. Das war damals nicht leicht, weil Juden dürften nicht mit Zug reisen. So nach Budapest zu reisen, wo unsere Verwandten lebten, war eine schwierige Probleme. Und dazu, das zu erreichen, weil ein Vormittag habe ich plötzlich die Idee, dass wir müssen weg. Und dann habe ich eigentlich gekauft unseres Leben mit dem Geld, was mein Vater zeigte mir in seinem Schubladen. Alle meine Schulkameraden, Klassenkameraden, meine kleine Cousine, die ich sehr mochte, sind alle in Gas und Feuer gegangen. Und auf die nächsten Tagen, ich war in Budapest und ich konnte auf der Donauufer spazieren. Mir wurde auch dieser Schicksal vorgeschrieben, dass ich soll mit den anderen zusammengehen. Und es waren einige, eine Tante zum Beispiel, die sagte, denkst du nicht, dass, wenn ich sagte, dass wir gehen weg, dass dein Platz ist, dein Ort ist neben uns? Und ich habe gesagt, darüber werde ich nachdenken. Aber wir sind weggegangen und keiner andere ist zurückgekommen. Ich habe in den letzten Jahren viel mit Überlebenden gesprochen und ich habe auch bei Ihnen oft dieses Gefühl gespürt, dass sie sich auch nicht mehr so aktiv erinnern möchten. Und ich spürte aber auch, dass sich ein anderes Gefühl deutlicher nach vorne drängen wollte, nämlich das die Freude, überlebt zu haben. Und diese schlichte Tatsache, am Leben zu sein, die war oft gebunden bei den Menschen an die Möglichkeit, kreativ zu sein, also zu malen, Musik zu machen, zu tanzen, zu schreiben, etwas zu gestalten. Und in diese Aktivitäten konnte immer beides eingehen, die Dramatik des Lebenskampfes und die Freude über das Gelingen, die Erfahrung, wie nah das Grauen und die Rettung oft beieinander lagen. Können Sie diesen Eindruck auch bestätigen? Ich finde, das Leben und die Gnade, dass wir oder ich leben darf noch, als ein Geschenk. Und ich denke nicht unbedingt, dass ich habe das verdient mit irgendwelcher Leistung. Das ist ein Geschenk, weil es war auch nicht ein ethischer Urteil gegen diese Kinder, die getötet wurden. Sie waren gar nicht mehr schuld oder unschuld als ich. Die waren Kinder. Und es ist unmöglich, zwischen Leben und Sterben oder Agonie eine wirkliche moralische Beziehung, sogar eine kausalische Beziehung zu finden. Ich habe mich in den Gesprächen in den letzten Jahren mit Überlebenden oft gewundert und konnte es dann doch sehr gut begreifen, dass viele Menschen, deren Leben auf eine so grundsätzliche Weise wie im Nationalsozialismus in Frage gestellt wurde, dass die Betroffenen dann irgendwann auch selbst daran gezweifelt haben, ob ihr Leben einen Wert hat. Das jedenfalls hörte ich aus vielen Gesprächen heraus und ich habe mich gefragt, haben wir für dieses dramatische Selbsterleben als Außenstehende überhaupt eine Sprache? Es ist möglich, es gibt Menschen in den schrecklichsten Bedingungen, die durchfühlen, dass sie gedemütigt waren, erniedrigt waren. Und es ist auch möglich, dass in demselben Baracke gibt es ein anderer Mensch, der vielleicht hat es nicht so erlebt, sondern versucht, sein Leben zu bewahren und denkt nicht, dass er selbst ist gedemütigt dadurch. Ich möchte ein kleines Beispiel geben, weil ich war nie in solchen extrem schrecklichen Situationen. Was mir passierte, war erträglich. Wir waren 5 Kinder mit einer schönen, jungen Dame, die war eine Tante. Ein Junge war ihr Sohn, die anderen waren Verwandten und sie hat uns gepflegt. Unsere Eltern wurden deportiert. Und wir lebten in einem modernen Haus und es war die Periode des Sturms und ständig Kanonaden und Kugeln sind gekommen und die große Mehrheit der Bewohner des Hauses sind in dem Keller heruntergegangen und dort haben sie gelebt und geschlafen und alles war so gepresst. Und meine Tante, die eine Designerin war, sagte, wir werden uns selbst nicht demütigen, dadurch, dass wir in solche Keller leben. Wir bleiben hier. Wenn etwas kommt, dann es kommt. Aber wir werden unsere menschliche Würde nicht vernichten lassen. Und damit haben die Kinder, wir 5, waren einverstanden. Ich denke, fast alle Lebenssituationen können sehr unterschiedlich betrachtet und philosophisch interpretiert sein. Und noch etwas, viele, die nicht erinnern möchten, wenn sie nicht etwas Schlechtes gemacht haben, dann hofften, dass etwas wird sehr weitgehend verändern und dass man kann schließen ein bösen Kapital der Biografie und der Schlüssel kann man in die Donau werfen. Aber natürlich, das kann man nicht. Es ist eine naive Wunschtraum und diese Menschen sind nicht aufrichtig mit sich selbst und manchmal auch mit ihren Kindern, wenn sie zum Beispiel nicht erzählen den Kindern, was geschah mit ihnen. So geschichtslos lassen ihre Kinder nach ihrem Leben weiterleben. Und es ist so eine oft vorkommende Geschichte. Ich kenne davon so viele Beispiele. Ich könnte sagen, es ist besser, den Kindern der zweiten oder dritten Generation der Holocaust-Überlebenden, wenn sie von Anfang wissen, was geschah und was ist ihre Biografie und Vorbiografie. Ich finde es sehr wichtig, wie Sie nicht nur die Bedeutung der Erinnerung an die Geschichte betonen, sondern auch, wie unterschiedlich die Situationen waren, in denen man das Geschehen erlebt hat und wie unterschiedlich auch die Erinnerungen sind und auch ein Recht haben auf eine Singularität des Erinnerns. Und der Schriftsteller Georges Arthur Goldschmidt sagte einmal, glauben Sie wirklich, Sie könnten verstehen, was geschehen ist? Für das Grauen gibt es keine Sprache und die Theorien kollektiven Gedächtnisses sind nur Versuche derjenigen, die nicht dabei waren, aber dazugehören wollen. Und Sie schreiben in Ihrem neuen Buch über Juden, wir haben die Bilder gesehen, wir erinnern uns an die Szenen, wir haben darüber nachgedacht und trotzdem verstehen wir sie nicht. Unvorstellbar all das. Ich frage mich, wie kann man dann aber überhaupt sprechen über das Geschehen? Wie kann man dialogisieren, wenn eine solche Kluft aufbricht zwischen den vom Geschehen tief seelisch Verwundeten, denen sich das Verstehen auch versagt, nach ihrer Aussage und nach der Aussage von Goldschmidt, und denen, die dieses Geschehen noch unmöglicher in Worte zu fassen versuchen? Man muss nicht oberflächliche Bavardage üben. Man muss nicht mit jedem Anlass traurige Geschichte erzählen, weil das ist eine gewisse Prahlerei. Und Selbstdisziplin muss man üben und halten, auch in der Handlung mit der Vergangenheit. Und vielleicht es ist eine Geschmacksfrage, dass man mag besser die trockene Weine und es ist nicht unsere Aufgabe, zu irgendwelche Gefühle bewegen unsere Mitmenschen. Es ist genug, wenn die bekommen Tatsachen, Geschichten und werden dann später nachdenken und entscheiden, wie sollen sie es betrachten. Aber müssen die Erinnerungen nicht doch auch an die Emotionalität gebunden sein, wenn es nur Fakten sind? Können dann die Zuschauer und die Leser auch solcher medial inszenierten Geschehnisse überhaupt zu den traumatischen Erfahrungen der Einzelnen eine Beziehung aufnehmen? Ein Erzähler muss schlau sein. Ein Erzähler muss wissen, wenn er bewegt ist, dann der Zuhörer wird nicht bewegt sein. Wenn er nicht bewegt ist, sondern nur diszipliniert erzählt, dann der Zuhörer wird bewegt sein. Das ist ein grundsätzliches Gesetz der Prosa. Das ist sehr wichtig, dass Sie vom Erzähler und von Prosa sprechen, weil es geht ja nicht nur darum, eben in einer abstrakten Geschichtswissenschaft das Geschehene zu archivieren, sondern es geht ja darum, auch eine literarische Form dafür zu finden. Literarische oder sogar historiografische. Ja. Eben gemacht. Neulich erschien in zwei großen Banden die Geschichte der Juden in Ungarn von einem Wissenschaftler, der übrigens ein fabelhafter Assyriolog und Wissenschaftler der nahostlichen Sprachen ist und hat über Judentum auch viel geschrieben. Er ist kein Jude. Und er hat die Geschichten auch als trockener Historiker dargestellt, aber er hat auch die Einzelheiten, die Details in ihrem plastischen Sinnlichkeit geschildert. Der Historiker ist auch ein Erzähler. Die Geschichte ist geschafft von den Historikern, von ihren Erzählungen. Die Geschichte sind unsere Erzählungen. Und ich denke, dass so ein Werk in seiner Reichtum, auch Reichtum in den Tönen, in den Stimmen, man kann sehen, dass der Gesicht des Autors wechselt sich in verschiedenen Kapiteln. Und so ist es auch mit der Literatur. So, ich würde sehr breit interpretieren den Begriff der Literatur. Ich glaube, die moderne Geschichtswissenschaft hat das auch verstanden, dass sie auch eine Erzählung von dem Geschehen darbietet und dass sie nicht nur eine sogenannte Wirklichkeit als faktische darstellt. Imre Kertész hat das auch einmal gesagt, das Konzentrationslager als Literatur vorstellbar werden könnte. Und kürzlich ist diese Diskussion auch noch einmal neu aufgekommen anlässlich eines Romans von Steve Sam Sandberg, Die Elenden von Lodz, wo er fragt, sind die Fiktion und fiktive Figuren bei der Thematisierung des Holocaust erlaubt? Oder wird das reale Bild der historischen Ereignisse dadurch verstellt? Und seine Position ist eigentlich ganz klar, dass er sagt, die literarischen Zugänge schützen uns davor, das Geschehen ganz zu vergessen oder es nur zu einem Ereignis der Vergangenheit zu machen, für das allein die Geschichtswissenschaft zuständig ist. Würden Sie das auch so sehen? Ich bin nicht sicher darin, dass es unbedingt Fiktion ist, wenn man erzählt eine selbsterfahrene Geschichte mit den plastischen Details der Geschichte, wie es in unserer Erinnerung lebt. Man muss es nicht unbedingt erfinden, man muss es nicht von der puren Fantasie herausnehmen. Oder sogar, wir könnten sagen, das Erinnern ist auch ein Fantasiewerk. Aber am mindestens, wenn wir irgendwelche Geschichte unseres Lebens vor unseren Augen sehen, wenn wir wollen das, wenn wir erlauben es uns, dann kommen Einzelheiten, die vielleicht da waren, vielleicht nicht. Das zeigen verschiedene soziallinguistische, sozialpsychologische Experimente. Das prüfen auch Zeugnisse vor dem Gerichtshof. Und man kann nicht mit irgendwelchen scharfen Trennlinien voneinander trennen, Erinnerung und Fiktion. Aber ich würde sagen, dass nichts ist, keine Thema ist verboten für die Erzählung. Und ob es so war oder nicht so war, das ist eine andere Frage. Und man muss darin keine Entscheidung haben, weil wenn wir es vorstellen können, dann es so war. Brauchen wir Ihrer Erfahrung nach, auch nach dem, was wir jetzt gesagt haben, also die Durchlässigkeit der Grenzen zwischen einer auf Objektivität zielenden Geschichtswissenschaft und einem literarischen Gestalten. Brauchen wir so etwas wie eine Gedächtnisgeschichte? Brauchen wir eine Gedächtnisforschung mit Begriffen wie und Unterscheidungen wie individuelles, soziales, kulturelles, kollektives Gedächtnis, Speichergedächtnis, Funktionsgedächtnis, Erfahrungsgedächtnis? Welchen Wert messen Sie einer Gedächtnisforschung für das lebendige Erinnern bei? Ich denke, dass jede Autobiografie, wenn es ein gutes literarisches Werk ist, ist eine Gedächtnisforschung. Marcel Proust hat angefangen mit einer Gedächtnisforschung, sein A la recherche du temps perdu. Und in dieser Beziehung, wenn ein Gedächtnisforscher würde kommen, dann er könnte sich relativ lächerlich machen. Welche Möglichkeiten gibt es für Sie im Umgang mit dem Holocaust-Geschehen? Also zum Beispiel, man hat ja stilistische Möglichkeiten, dass man nicht als Ich auftaucht, sondern unter einem anderen Namen als ein Er. Man hat viele Möglichkeiten. Wie ist das für Sie? Wie gehen Sie damit um? Was ich sage und fühle, ist gar nicht zwingend für andere. Es gibt junge Leute, die das nicht erlebt haben und möchten Witze davon machen, sollen sie das tun. Ob es gelingt oder nicht, das ist die nächste Frage. Mir ist es nicht besonders leicht, das zu machen, aber ich möchte auch nicht Tränen pressen von den Augen. Ich möchte, dass die Leser sollen sehen, was ich sehe. Wie ist das, wenn Sie heute als 80-Jähriger vom heutigen Ungarn zurückblicken auf das 20. und das begonnene 21. Jahrhundert? Haben Sie den Eindruck, dass die Menschen Fortschritte bei der Verwirklichung des Humanismus, der Menschenrechte, der Menschenwürde, der Ethik, der Zivilisation gemacht haben? Oder haben sich die selbstdestruktiven Prozesse nur an andere Schauplätze verlagert? Also trauen Sie der Aufklärung heute mehr oder weniger die Schaffung des Friedens zu im Vergleich zu früher? In Ungarn es gab vielleicht 3 Regimewechsel. 1848, 1919, 1945 und dann wieder 56, aber das war sehr kurz. Und jetzt im 1989. Die erste Regimewechseln waren blutig, mit Hinrichtungen. In diesem Fall auf der politischen Ebene gab es keine Ohrfeige, physische Ohrfeige. Man hat eine grobe Vokabular, man redet unangenehm über anderen, mit Recht und mit Unrecht, aber Blut war nicht auf der Straßenpflaster. Niemand wurde aufgehängt. Niemand wurde im Gefängnis gebracht. So Gewalt war nicht ein Mittel der Politik. Und bisher, früher, die politischen Veränderungen waren immer blutige Veränderungen. Vielleicht könnte man sagen, dass es war eine ungarische Fehler oder Schande, weil zum Beispiel in Prag es war nicht so. Auch in Polen war es nicht so. In Prag, die russische Panzer sind gekommen, dann einige Menschen wurden verhaftet, aber sie wurden nicht getötet und lange Gefängnisurteile gab es nicht. In Polen ebenso, wenn der Putsch von innen, von Jaruzelski kam, ja, die haben es überlebt und niemand wurde getötet. Und die Tatsache, dass man kann auch Politik ohne blutige Gewalt üben, ist schon irgendwelche Entwicklung. Wenn Sie heute nach Deutschland kommen. Wenn ich nach Deutschland komme. Wie erleben Sie das? Deutschland ist ein angenehmes Land. Freundlich, man kann nicht sehr schwierig lächeln bekommen. Wahrscheinlich wird sein, dass wenn Sie in ein Café oder in ein Restaurant hereingehen, Sie werden auch nicht nur anständige Bedienung, sondern auch einige freundliche Lächeln bekommen. Die Leute wollen nicht die Schade der anderen. Ich habe noch nicht erfahren, dass jemand möchte mich erniedrigen oder gedemütigen. Wenn ich in der Akademie treffe, die Mitarbeiter, die sind höflich und lächeln. Ich denke, es ist ein relativ ruhiges Land und man kann flanieren. Deutschland ist ein wenig italienisiert, wenn ich so etwas sagen darf. Und man hat mehr Humor und die Küche ist auch besser. Ist es für Sie auch so schön zu sehen, wie eine Sprache, die deutsche Sprache, die ja sehr viel Rhythmus hat und sehr musikalisch ist und die so zerstört worden ist zu so einer Befehlssprache im Nationalsozialismus, dass sie wieder musikalisch und frei geworden ist? Ja, es ist nicht unangenehm. Man bellt nicht mit der Sprache. Sagen Sie. Die Befehlswörter hört man nicht. Ja. Es ist demilitarisiert, die Sprache. Wenn ich noch ein Fotoalbum gesehen habe, wie waren die Bürger auf einem Fest, wenn der Kaiser kam nach Berlin, die Bürger, Händler und Industrieleute haben alle schöne Zylindern und waren schön gekleidet, aber sie hatten einen Stock und der Stock war in ihrem Hand auf ihrer Seite ebenso wie ein Schwert. Also die Waffe war noch in großen Respekt. Ich finde, dass das Buch so viele Aspekte hat, nicht nur über Juden handelt, sondern das Buch handelt eben über die wichtigen Fragen der Zivilisation, des Humanismus, des Menschen, des anthropologischen Selbstverständnisses des Menschen. Wäre es nicht besser gewesen, einen Titel zu wählen, der zeigt, dass es um viel, viel mehr geht? Es wäre hochnäsig, so einen Titel geben. Über Juden, es ist knapp, sachlich und manchmal mit einem kleinen Zynismus erfahre ich, dass es hat einen Doppelvorteil. Die Juden wahrscheinlich kaufen es oder sind interessiert. Aber nicht nur die Juden, sondern auch die brave Antisemiten. Ein Freund hat es mir gesagt auf dem Tag, wenn es in Budapest erschien. Und gestern ein deutscher Freund sagte, dass er war in dem S-Bahn mit diesem Buch, hat es gelesen und eine Dame auf der anderen Seite hat ihn betrachtet und mit irgendwelche Argwöhn oder ist er ein Rechtsextreme. Aber ich denke, in diese Mehrdeutigkeit des Wortes, weil man muss nichts dazu geben. Ich verspreche nicht in dem Titel, dass ich etwas Schönes oder Hässliches erzählen werde.